Jahren ist der Berg erstiegen. Wir stehen still und schauen zurück. Dort sehen wir der Kindheit stilles liegen und dort der Jugend lautes Glück, der Jugend lautes Glück. Noch einmal schau und angekräftigt weiter erhebe deinen Wanderstab. In die dein Berges rücken sich ein breiter und hier nicht drüben geht's nicht atmet aufwärts, brauchst du mir zu steigen. Die Ebene zieht von selbst dich fort. Dann wird die denkst, bist du im Port. Und wie du's denkst,